ARD. Ihr habt alle gehört, was das Greuel am See gesagt hat, bevor es Dolph zerfleischt hat. Wulfild soll sich dem Greuel hingeben. Ansonsten holt er sich Tag für Tag ein neues Opfer aus Quill. Genau, recht hat er. Wulfild gibt sich ihm nicht hin. Und damit trägt sie eine Mitschuld an dem, was geschehen ist und was passieren wird. Das heißt, sie kann nicht länger unsere Schuldin sein. Und deshalb sage ich euch, wählt mich, einen aufrichtigen Ziegenbauern hier und jetzt zum Schulzen. Und ich verspreche euch, die Dinge werden sich bessern. Hey, Veit, denk aber auch dran, ohne Wulfild hättest du nie das Wurmkraut bekommen und würdest hier jetzt keine großen Reden schwingen. Seht, wer da zu uns spricht. Lamprecht, der Mann, der den Mönchen vertraut hat. Den Mönchen, die die Töchter unseres Dorfes getötet haben. Ich habe davon nichts geahnt. Das weißt du genau, Ziegenbauer. Und die anderen auch. Ach, Lamprecht, lass es gut sein. Du hattest deine Zeit als Schulze. Jetzt bin ich dran. Vorausgesetzt, ihr wählt mich. Also was ist? Wer stimmt für mich? Dann ist es entschieden. Und nun hört mir zu. Wulfild ist der Schlüssel. Sie muss sich fügen. Tun, was das Greuel von ihr verlangt. Wir haben 3 Tage Zeit, sie zu überzeugen. Veit, wie kommst du auf 3? Das Greuel hat gesagt, es holt sich jeden Tag einen von uns. Ja, Franka, das ist wahr. Aber die ersten 3 werden keine von uns sein. Was? Wie meinst du das? Ich rede vom Mönch, vom Leibdiener und vom Dämonenjäger. Sie sind Christen. Ihresgleichen ist für all das hier verantwortlich. Fragt sich nur, wen wir dem Greuel zuerst opfern. Greuel, Kapitel 12. Mein ist die Rache. Wie viele zählst du, Bruder? 30 Mann unter Waffen auf Streitrüstern. Dazu den Kutscher, den Leibdiener und den Erzbischof selbst. Das wird kein leichtes Unterfangen. Gerade schwer genug, um reizvoll für uns zu sein. Habe ich recht, Hadrian? Na dann, die Sporen ins Pferd und los. Wir haben einiges vorzubereiten für unseren großen Empfang. Hey, hey, ja! Auf geht's, Edsel. Na los! Na komm schon, alter Klepper, beweg dich! Ja! Wo bist du? Zeig dich mir! Ich will mit dir reden! Komm aus deiner Höhle raus! Ich bin schon längst da rein. Hast du endlich Vernunft angenommen und gibst dich mir hin, Wulfild? Nein. Was willst du denn hier? Dich daran erinnern, dass ich noch einen Wunsch bei dir frei habe. Wozu sollte ich dir weitere Wünsche gewähren? Um mir zu beweisen, dass du meiner würdig bist. Deiner würdig? Ich bin ein Gott. Unverletzlich, unsterblich, unendlich. Ich kann dir Jahrhunderte zu leben geben. Jahrhunderte. Das schert mich nicht. Ich will nur eins. Was? Meinen Mann zurück. Sieh mich an, Wulfild. Ich bin genau wie er. Beweis es. Verbring den Rest des Tages und die Nacht mit mir in meinem Hof. Die Nacht. Ohne mich anzurühren. Das ist mein letzter Wunsch. Und wenn ich ihn erfüllt habe? Wenn du dich beträgst wie der echte Arnulf, lasse ich mich auf dich ein. Wenn das Glück bricht, wie das Eis auf Bergseen in der Frühlingssonne, und die Hoffnung schwindet wie das letzte Licht des Tages. Wenn Kälte und Dunkelheit nach dir greifen, weil es nichts mehr zu verbrennen gibt, dann musst du dich selbst entfachen. Auf dass der Schmerz zu Flammen wird und du die anderen erhellst und wärmst. Denn um viele vor Schrecken zu bewahren, müssen manche Schreckliches erdulden. Weil es die gibt, die bestimmt sind zu leben und die, die bestimmt sind alles dafür zu opfern. Hey, Huhn! Huhn! Veit? Ja, Vater, was ist? Huhn, wo ist deine Schwester? Ihr Vater wird zum Schulzen gewählt und sie hält's nicht für nötig aufzutauchen? Ich habe sie mit Zwinter umherziehen sehen. Matthias, der Mönch, war auch mit dabei. Und der Diener. Ach, die Ida. Ist sie denn von allen guten Geistern verlassen? Die Christen haben sie im Kloster eingesperrt und sie macht sich lieb Kind bei denen? Veit, es waren nicht Matthias und Severin, die sie eingesperrt haben. Als ob das einen Unterschied macht. Das sind alles Christen, die ganze Bande. Einer garstig wie der andere. Matthias hat Wilhelma das Leben gerettet und Severin und Jakob haben versucht, das Gräuel zu töten. Das Gräuel? Ja, das Gräuel. Nein, nein, nein, nein! Es kommt! Oh, was? Mit Wohlfeld! Alle Götter! Ruhen! Schnell jetzt raus, Ruhen! Komm! Bleib hey, Ruhen, kein Grund zur Sorge. Er wird euch nichts tun. Zumindest heute nicht. Ida! Matthias! Köpfe runter! Sie kommen! Severin, du auch! Versteck dich! Ich bleibe hier, Swinter. Hinter dem Baum kann mich niemand sehen. Dann Ruhe jetzt! Psst! Da sind wir. Das ist mein Hof. Komm. Das ist unser Hof, Wohlfeld. Unser Hof. Lasst uns warten, bis sie die Tür geschlossen haben. Dann gehen wir los. Meint ihr wirklich, Wohlfeld schafft es, das Gräuel in ihrem Hof zu halten? Wenn es mitbekommt, was wir vorhaben, wird es uns einen nach dem anderen in Stücke reißen. Was für eine andere Wahl haben wir, als darauf zu vertrauen? Gott ist mit uns, Matthias. Und unsere Götter auch. So, sie sind drin. Kommt jetzt. Hey, Hadrian, sie kommen. Warte. Und? Wie viel Zeit bleibt uns, Bruder? Da unten sind sie, siehst du? Gleich schon an der Gabelung. Jetzt sei vorsichtig mit dem Geröll. Der Hang darf erst abgehen, wenn sie direkt unter uns sind. Wir müssen sie alle auf einmal erwischen. Nee, ich bin nicht dumm, Bruder. Wir haben das 100 Mal besprochen. Sie halten? Warum halten sie? Was geht da vor? Was weiß ich. Sieht aus, als würde sich der Anführer der Leibgarde mit dem Erzbischof beraten. Was gibt's denn da zu reden? Geh runter und frag sie. Ja, hat sich erledigt. Der Tross setzt sich wieder in Bewegung. Na los, Bruder, wir packen uns die Baumstämme. Hadrian, warte. Was machen die da? Was soll das? Sie biegen ab. Warum nach Westen? Das ergibt keinen Sinn. Das scheint ihnen nicht zu scheren, verflucht. Etzel, unser schöner Plan. Ja, und was jetzt? Ach, Bruder, du kannst einen Mann auf 100 verschiedene Arten töten und der Weg nach L'Aquila ist lang. Es tut mir leid, Schmiedin. Mit meinen Händen bin ich dir keine Hilfe. Ja, Sorgen und Nöte, wohin man blickt. Es ist keine gute Zeit. Sie wird sich bessern. Es hat schon begonnen. Da bin ich mir nicht sicher, Jakob Olward. Ein Pakt mit einem Ungeheuer eingehen, das kann zu nichts Gutem führen. Verzeih, dass ich dir widerspreche, Gerlind, aber ich selbst bin der beste Beweis, dass du Unrecht hast. Du? Ja. Und es gibt eine Geschichte dazu, also, wenn du erlaubst. Na, meinetwegen. Solange dein Atem mein Feuer nicht ausbläst. Oh, ich werde darauf achten. Also, es war zu der Zeit, als ich den Fluss mit Namen Neckar entlang gen Norden reiste und in die Nähe der Stadt Heilbronn gelangte. Hier entdeckte ich eine wunderschöne, neu gebaute Brücke, über die ich den Neckar passieren wollte. Doch ein Mann hielt mich auf. Er nannte mir zwei Gründe, weshalb ich mich von dem Bauwerk fernhalten sollte. Zum ersten sei sie noch nicht eingeweiht und zum zweiten würde mich der Weg hinüber direkt in die Hölle führen, falls du weißt, was das ist. Wir nennen den Ort in unserem Glauben Helheim, die dunkle Welt. Dorthin kommen Mörder und Diebe nach ihrem Tod. Ah. Dort herrschen ewige Kälte, Hunger und Schmerz und der Drache Nitok nährt sich vom Fleisch der Toten. Siehst du, in meinem Glauben ist die Hölle eher kochend heiß. Die Qualen sind ähnlich. Jedenfalls muss der Baumeister den Landstrich nicht sonderlich mögen, wenn er ihn mit Helheim vergleicht. Das war auch mein erster Gedanke, aber es verhielt sich anders. Die Hölle, von der er sprach, war die echte. Ein paar Tage zuvor war die Brücke noch weit entfernt davon gewesen, fertig gebaut zu sein. Der Baumeister war in Verzug geraten und der Heilbronner Komtur drohte ihm mit Auspeitschen und Schlimmerem, falls er die abgesprochene Frist nicht einhalten sollte. Offensichtlich hat er es doch geschafft. Aber nur, weil er einen Pakt mit dem Teufel einging. Der Höllenfürst erschien ihm und versprach, die Brücke im Handumdrehen fertig zu bauen. Als Gegenleistung verlangte er die erste Seele, die das Bauwerk überquert. Sie sollte dem Satan gehören und ihn in die Unterwelt begleiten. Wäre ich weitergeritten, es hätte mich erwischt. Glück gehabt. Allerdings. Und ich wollte mich beim Brückenbauer bedanken. Er hätte mich schließlich auch ins Verderben laufen lassen können. Aber im Herzen war er ein guter Mensch. Und der teuflische Handel setzte ihm ordentlich zu. Also dachte ich nach und fand eine Lösung. Und zwar, bevor die Brücke am nächsten Tag eingeweiht wurde. Ich ritt zu einem nahegelegenen Gasthof, den ich kurz zuvor passiert hatte. Dort bot ich dem Wirt ein hübsches Sümmchen für einen Knochen und seine namenlose Hündin. Der räudige Köter war mir unangenehm aufgefallen, weil er versucht hatte, mein Pferd zu beißen. Ich band dem Kläffer das Maul zu und ließ ihn an einem Seil neben mir zur Brücke laufen. Dort angekommen, taufte ich die Hündin auf den Namen Seele. Ich löste den Strick um ihr Maul und warf den Knochen in hohem Bogen bis auf die andere Seite der Brücke. Und Seele wäre keine Hündin gewesen, wäre sie nicht hinterhergerannt. Als sie den Knochen erreichte, erschien der Teufel kochend vor Wut. Ja, das mit der Seele hatte er sich anders vorgestellt. Und doch musste er zugeben, dass der Handel durch diese List erfüllt war. Du siehst also, Schmiedin, es ist möglich, aus einem dämonischen Pakt als Sieger hervorzugehen. Gott zum Gruße, die Herren! Wärt ihr so freundlich und würdet eure Pferde ein Stück vom Weg lenken, damit ich mit meinem Karren vorbeikomme? Selbstverständlich! Komm, Bruder, wir lassen den Mann durch. Mhm. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Du bist Händler? Solang ich denken kann, mein Herr. Was verkaufst du? Ihr solltet mich wohl besser fragen, was ich nicht verkaufe. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Ich könnte neue Zügel brauchen. Rindsleder? Schweinsleder, Schafsleder oder Ziegenleder? Schwer zu sagen. Müsste ich mir ansehen. Das sollt ihr. Kauf nie die Katze im Sack, sage ich immer. Gebt mir einen Augenblick. Wo waren Sie gleich? Ah, hier. Hier, bitte, Herr. Benötigt der andere Herr auch eine Kleinigkeit? Einen Schleifstein fürs Schwert vielleicht? Gewürze, damit das Essen besser schmeckt? Oder ein feines Tüchlein für die Gemahlin? Nein, nein, aber vielleicht kommen wir anders ins Geschäft. Nun, wenn ich es möglich machen kann? Hier ist ein Pfennig. Er gehört dir, Kaufmann, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest. Ich kann es versuchen. Gut, die befestigte Ortschaft da hinten, da kommst du doch her, oder? Nicht gebürtig, aber ich hatte geplant, über Nacht dort zu bleiben. Ja, und ein paar Waren an den Mann und die Frau zu bringen. Ihr müsst wissen, heute steigt ein großes Ortsfest. Es wird geschlemmt und gesoffen und das Geld sitzt lose. Hätte nichts dagegen, wenn es in meinen Säckel gewandert wäre. Und warum bist du dann jetzt hier? Es traf ein hoher Herr ein mit Gefolge. Da hat man mich hinausgeworfen. Und weißt du auch, wo er untergekommen ist, der hohe Herr? Im einzigen Gasthaus, direkt am Marktplatz. Und wenn mein Bruder und ich nun in die Siedlung wollten? Heute lassen sie euch bestimmt nicht da hinein. Wir müssen ja nicht durchs Tor. Vielleicht weißt du einen anderen Weg? Der Ort ist mit einer Wand aus angespitzten Baumstämmen umgeben. Da kommt man nicht unbemerkt rüber. Aber dir schwebt was im Kopf rum, Händler. Ein Plan, von dem du denkst, er wäre zwei Pfennige wert? Ich weiß nicht, ich will nicht in Scherereien geraten. Ach, das wirst du nicht. Das schwören wir dir ja, oder, Brüderchen? Natürlich, bei allem, was uns heilig ist. Gut, also, es gibt einen Abfluss auf der anderen Seite der Siedlung. Das Holz ist vom Abwasser ganz morsch geworden. Die Gitterstäbe sind alt und verrostet. Es wird nicht angenehm sein, sich dorthin durchzuquetschen, aber es wird gehen. Wir danken dir, guter Mann. Hier. Du hast deine Pfennige redlich verdient. Und euch zu helfen, wird mich wirklich nicht in Schwierigkeiten bringen? Keine Sorge. Es wird dich niemand nach uns fragen. Versteht mich bitte nicht falsch. Selbstverständlich, glaube ich euch. Aber als fahrender Händler kann man nicht vorsichtig genug sein. Wenn es um den eigenen Ruf geht, dann... Der Händler war eine ehrliche Haut. Die Züge sind wirklich hervorragend. So reißfest. Hast du mit deinem Gott gesprochen, Matthias? Ich spreche regelmäßig zu meinem Herrn. Warum fragst du? Es geht um Johannes. Hat dein Gott ihm verziehen? Svinta, ich weiß es leider nicht. Er hat sich den Steinwesen in den Weg gestellt, um mein Leben zu retten. Ich konnte durch den Wasserfall in die Freiheit entkommen. Johannes und ich, wir haben Schuld auf uns geladen. Und du meinst, unser Herr könnte ihm verziehen haben, weil er sich geopfert hat, um dein Leben zu schützen? Es könnte doch sein. Ich kenne euren Gott nicht. Aber wenn es da so etwas gibt wie Gnade oder so, dann hat er Johannes ja vielleicht verziehen. Ich denke, das hat er. Svinta? Ja? Johannes hat dich sehr gemocht. Ich weiß das. Ja, ich auch. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Auch wenn wir nicht an denselben Gott glauben, Swinter. Götter. An dieselben Götter. Der Verlust eines geliebten Menschen schmerzt uns allen gleich. Danke, Matthias. Was? Wofür? Bisher konnte ich mit niemandem über Johannes Tod sprechen. Es tut sehr gut, darüber zu reden. Ja, Swinter, mir auch. Ach, schau, wir sind da. Hier oben. Hier ist Bruder Iglesias vor Hunderten von Sommern die Jungfrau Maria erschienen. Die Bronzetafel blitzt und blinkt, als wäre sie ganz neu. Der Vater Abt hat jeden dritten Tag einen von uns hier heraufgeschickt, um sie zu polieren. Das habt ihr gut gemacht. Hast du die Hämmer und Meißel? Ja. Die Haken hier halten die Bronzetafel am Fels. Wir müssen sie herausschlagen. Ich links, du rechts. Gut. Hier, nimm das. Danke, Matthias. Also, bereit? Ja. Dann los. Eins, zwei, drei. Immer gleichmäßig. Pass deinen Hammerschlag meinem an. In Ordnung. Gleich haben wir es. Achtung! Füße weg! Verzeih mir, heilige Jungfrau Maria, Mutter Gottes. Wir wollen diesen Ort nicht entweihen. Aber wir benötigen diese Bronzetafel unbedingt. Es dient einem höheren Zweck. Matthias, komm! Bringen wir die Riemen an. Wir müssen das schwere Ding ins Tal schaffen. Alle Götter, was kann ein Bau aus festem Stein so leicht zerstören? Etwas, das ich unterschätzt habe, Ida. Ich wollte das Gräuel töten, aber nicht das Kloster dem Erdboden gleich machen. Und schon gar nicht den Abt. Herr im Himmel. Wir haben keine Zeit für Vorwürfe, Severin. Sieh zu, dass du ein paar Schwerter von Martens Männern findest. Na gut. Da hinten sehe ich eins blitzen. Na komm. Ja. Das ist kein Schwert. Oh, der Bergkristall. Das ist der Bergkristall. Den großen habe ich noch nie gesehen. Es muss vom Kreuz abgerissen worden sein, als hier alles in die Luft flog. Sieh an. Er wird uns gute Dienste leisten. Hier. Ist etwas Schinken. Das ist nicht nötig, Wulfeld. Doch ist es. Arnulf und ich haben immer zusammen gegessen. Na gut. Trink das Wasser, du musst durstig sein. Gib her. Du musst dir mehr Mühe geben, so zu sein wie er. Ach ja? Und wie? Wenn das Tagwerk erledigt war, haben wir immer beieinander gesessen und uns Dinge erzählt. Und was? Dinge aus der Vergangenheit. Erinnerungen. Geschehnisse, die wir nicht vergessen wollten. Wie wir uns kennengelernt haben. Was? Auf dem Marsch Richtung Worringen. Du hattest dich davongeschlichen. Deine Lederrüstung hatte deine Haut wundgerieben und du wolltest dich in einem Teich abseits des Lagers waschen. Niemand durfte wissen, wer du wirklich bist. Ein Weib, das besser kämpft als jeder Mann. Jeder Mann. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich für einen Kundschafter des Erzbischofs von Köln gehalten hatte. Aber dann sah ich dich. Ungerüstet. Ohne Kleider. Ich muss dich angestarrt haben wie ein tumber Schelm. Du hattest Angst, ich würde dich verraten. Aber ich schwor dir bei meinem Leben, es nicht zu tun. Wie? Woher weißt du das? Weil ich Arnulf von Quill bin. Dein Mann. Ich muss das hier wegräumen. Oh, Swinter, Ida, Matthias, Severin. Alle wohlbehalten zurückgekehrt. Gut, euch zu sehen. Wir legen die Waffen hier ab. Ist das recht, Gerlind? Wartet. Hier. Hier habt ihr mehr Platz. Danke. Die Bronzetafel am besten hier drauf. Swinter. Ja, gut. Ja, na, ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Zieh du mal eine Bronzetafel den ganzen Schnitterhang hinunter, Gerlind. Oder steig über die Trümmerberge eines ganzen Klosters. Ja, schon gut. Aber für heute ist es trotzdem zu spät, um weiterzumachen. Und was tun wir dann? Eintopf essen, Stahl schmelzen, die Bronzetafel polieren und warten, bis die Nacht vorüber ist. Verdammte Gosse! Der Bach aus Schiss und Unrat stinkt gottserbärmlich. Ach, versuch doch durchs Tor zu spazieren, du feiner Herr. Ist ja schon gut, Bruder. Ich hab's verstanden. Dann komm! Durch die Streben passt du ja wohl auch noch durch, wenn's mir mit diesem Wanz gelingt. Ich mach ja schon. Wenn die Leibgardisten uns nicht hören, dann riechen sie uns. Still jetzt. Hörst du das? Das muss das Fest sein, von dem der Kaufmann sprach. Na, zum Glück liegt das Gasthaus in der anderen Richtung. Also dann, worauf warten wir noch? Los. Niemand auf der Straße. Kein Wunder, die saufen ja alle. Erzählt Vorsicht hier rüber, schnell. Ganz unbewacht scheint der Erzbischof dann doch nicht zu sein. Ja, bestimmt die Scheiße. Schau, da hinten ist das Gasthaus. Laufen wir bis zur Ecke. Ja, los. Hier hinter, komm. Gut, Adrian, so sieht uns erstmal niemand. Also, was haben wir? Vorne vor dem Gasthaus sind 4 Wachen und die 2 da marschieren ums Haus. Ich wette, am Hintereingang stehen auch noch welche. So wie im Gasthaus selbst. Was denkst du, Adrian? Wo schläft der Erzbischof? Ganz sicher im besten Zimmer. Da gibt's nur eins mit Brüstung. Das wird sein. Gut. Dann warten wir, bis die 2 Wachen vorbeimarschiert sind, laufen seitlich zum Haus und klettern an den Stützpfeilern hoch auf die Brüstung. Psst, Ätzel, zurück! Da kommen sie! Obacht, Bruder! Und jetzt bis unter die Brüstung. Geschafft. Gut, dann hoch, los! Wir sind wie 2 Katzen, Adrian. Zwillingskatzen. Psst, die Wachen da unten. Sie kommen wieder. Gut. Weiter. Wir haben Glück, Bruder. Das Fenster steht auf. Bitte nach dir, Adrian. Ätzel, komm schon. Leise. Da. Schau. Er schläft wie tot. Die Decke über dem Kopf ist Leichentuch. Dann kann er gleich so, wie er ist, in die Grube fahren. Na dann, sterbt wohl, Eure Exzellenz. Und weißt du noch, als wir durch den Alpengau zogen, auf dem Weg Richtung Zirn? Und ich Durst für 3 hatte und meinen Kopf in einen kühlen Bergbach steckte, um zu saufen wie ein Rindvieh. Und als ich meinen tropfnassen Schädel wieder rauszog, da lag eine Forelle neben dir auf dem Gras. Die hattest du im Nu gefangen, mit bloßen Händen. 2 Ellen lang war das Biest. Es übertreibt nicht, die war höchstens... Was? Echt. Es ist nur spät. Ich muss schlafen. Ich könnte mich zu dir legen. So wie sonst auch. Dich im Arm halten. Im Arm. Das ist... Ich... Du setzt dich in die Stube und bleibst dort bis morgen früh. Dein Wunsch ist mir Befehl, Wulfhild. So, das hält. Matthias, ich bin soweit. Das Seil ist so fest an den Fels gebunden, es könnten sich 2 Ochsen daran abseilen. Gut, Severin. Also die 2 Mädchen hält es allemal. Na dann, Ida, Swinter, es kann losgehen. Wünsch uns Glück. Nach dir, Swinter. Schon dabei. Ich bin direkt hinter dir, Swinter. Ich spüre es, wackel nicht so. Ich wackel nicht, du wackelst. Wir haben es ja gleich geschafft. Ida, siehst du da unten? Die ganze Höhle voller Knochen. Oh Gott. Es müssen ja hunderte Gräuels gewesen sein. Achtung, Ida, ich spring ab. So, jetzt komme ich. Und hinten an der Wand, das leuchtende Moos. Für leuchtendes Moos haben wir jetzt keine Zeit. Komm, fangen wir an, die Knochen einzusammeln. Oh, die Kleinen hier, die sind auch gut. Die Knochensplitter, die kannst du liegen lassen. Wir brauchen die schönen, großen Knochen. Lass mich mal machen, Swinter. Ich weiß schon, was ich tue. Ah, siehst du? Der hier könnte was taugen. Winter. Der Fels bewegt sich. Das sind sie, Ida. Das sind die lebenden Felsen. Severin! Matthias! Jetzt! Ida! Schnell! Also, es ist eine Wolke vor der Sonne. Es braucht einen Augenblick. Wir haben keinen. Nun macht schon. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Hey! Du bist gebenedeit. Macht schon! Die Steinungeheuer ist deines Leibes, Jesus. Severin! Ja, ich weiß. Heilige Maria, ich kann Mutter doch auch Gottes, nicht. Bitte schnell. Für uns Sünder da. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Sonne kommt durch. Ja, die Sonne kommt durch. Jetzt, Matthias, jetzt. Hoch mit euch. Hoch mit der Bronzetafel. Na los. Gut so. Und nun, Matthias, halten wir sie direkt ins Licht. Es bleibt keine Zeit. Ida, schau. Der Lichtstrahl da hinten. Sie haben es geschafft. Jetzt bist du dran. Na los. Beeil dich, Ida. Nein! Bring euch da! Der Lichtstrahl wandert! Ihr müsst stillhalten da oben! Ja! Kristall muss in den Lichtstrahl. Ah! Ja, so, es klappt! Na, ihr Stalldämon! Gefällt euch das Sonnenlicht, ha? Ah! Bitte! Wir sind erledigt! Wir haben es geschafft! Winter! Warte, ich komm zu dir! Winter? Ida! Mein Leib ist... Ida, ich... Severin! Was ist da unten los? Winter, stirb! Ich komme! Komm! Ida! Severin! Seile mich ab zu euch! Ida! Bitte, ja. Nein! Ich hab's vollbracht! Mim, sie haben sie zerfleischt! Winter hat sich für uns alle geopfert! Wir müssen sie taufen, damit der allmächtige Vater sie in den Himmel aufnimmt! Wir müssen sie taufen! Matthias! Wir brauchen einen Geistlichen, das Winter! Es muss! Severin! Schau! Es bewegt sich, als wäre es. Flüssig von den Wänden! Du hast nach mir gerufen! Matthias, warte! Severin! Severin, steh auf! Komm weg da! Was macht es? Moos! Das Moos, es nimmt sich Winters Körper! Severin, wir müssen hier verschwinden! Warte! Was macht es mit ihr? Gib mir den Knochen da, Ida! Den Knochen! Hier! Danke! Hey! Lass ab von dem Mädchen! Nein. Weg mit dir! Severin! Lass das! Na, lass das! Aber das Moos hüllt ihren Körper ein. Es wird sie verschlingen. Nein. Nein. Es wird sie nicht verschlingen. Es verschlingt sie nicht. Swinter. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinen Räumen? Wache! Aber, Clemens von der Alz, warum so schreckhaft? Erkennst du mich denn nicht? Eure? Nein. Konrad von Rauris. Eure Exzellenz. Na, siehst du. Aber ihr solltet doch... Was sollte ich, Clemens? Solltet ihr nicht auf dem Weg nach L'Aquila sein? Nun, ich bin ganz sicher nicht an zwei Orten zur gleichen Zeit. Aber ihr seid doch mit eurem Gefolge aus der Stadt hinaus. Ach, wirklich? Bin ich das? So, eure Exzellenz. Gut, Bruder. Das genügt. Lass uns verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Hadrian, warte. Was? Ich weiß nicht. Das ging viel zu leicht. Schwierig wird es, wenn wir unnötig Zeit verschwenden. Also komm jetzt, Edsel, raus hier. Nur einen Augenblick. Ich will seine Leiche sehen. Dein Schwert tropft vor Blut. Was willst du mehr? Einmal in sein Gesicht blicken. Edsel! Lass mich, ich will das. Ach, Dreck und Scheiße! Nein! Die wussten, dass wir kommen. Wir müssen raus hier, Hadrian. Schnell, aus dem Fenster. Ich habe Salzburg nie verlassen, Clemens. Nur mein Gefolge, meine Kutsche und jemand, der mir aus der Entfernung durchaus ähnlich sieht. Hey, los weg jetzt. Zieh dein Schwert, Bruder, falls sie uns auflauern. Edsel, warte. Das Fest. Da ist nichts mehr. Keine Stimmen, kein Gelächter. Schnell, zum Gitter in der Mauer. Ach, verdammt! Es ist zu spät. Oh. Rücken an Rücken, Bruder. So wie Vater es uns gelehrt hat. Es sind so viele. Ich weiß, Hadrian. Aber Machen wir es ihnen so schwer wie möglich. Na komm schon! Ja, was ist? Traut euch! Worauf wartet ihr? Die Zwillingsmeuchelmörder, die du angeworben hast, haben es zumindest nicht gemerkt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Exzellenz. Noch weiß ich, was diese Täuschung bezwecken soll. Du kannst dir deine Lügen sparen. Sie werden dir nicht helfen. Welche Lügen, Exzellenz? Du bist gesehen worden, Clemens. Ja? Wie du vorgestern in das Freudenhaus in der Hundsgasse gegangen bist. Ich? In ein Freudenhaus? Dort hast du vor einer Zeugin, den Zwillingen Hadrian und Etzel Euler, den Auftrag erteilt, mich zu ermorden. Verzeiht, Eure Exzellenz. Aber wenn ihr von einer Zeugin redet, meint ihr dann eine Hure? Ich habe Augen- und Ohrenpaare überall in der Stadt, Clemens von der Alz. Und Saida, die Herrin des Freudenhauses, die Königin der Huren, wie sie sich nennt, sie ist eins davon. Bei allem Respekt, Erzbischof, aber ihr vertraut einer Pfennigjungfrau mehr als mir, eurem ergebenen Diener, wenn ihr Wort gegen meins steht. Welches zählt dann wohl mehr? Nun, wahrscheinlich deins, Clemens. Seht ihr, und ich schwöre, bei Gott. Das lässt du besser bleiben. Aber Konrad, Eure Exzellenz, ich... Denn es gibt jemanden, der Zeiders Geschichte bestätigt. Ja, einen, dem die Trülle Geld gegeben hat. Nein, einem, dem du Geld gegeben hast, Clemens. Wer soll das gewesen sein? Hadrian Euler. Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder hat er den Kampf mit meinen Männern überlebt. Das heißt noch lange nicht. Ich habe unter meinen Leibgardisten einen ausgebildeten Folterknecht. Er hat nicht lange gebraucht, um die Wahrheit aus dem Meuchelmörder herauszubekommen. Eine Brieftaube, die meine Garde mitgenommen hatte, erreichte mich vor einer Stunde. Eure Exzellenz, ihr wisst, dass ein Mann alles sagen würde, um der Folter zu entgehen. Nur war dieser hier sehr genau. Er hat dich bis zum kleinsten Haar exakt als Auftraggeber beschrieben. Und auch was danach geschehen ist. Wie der eigentlich geplante Anschlag, ein Bergrutsch, nicht stattfinden konnte, weil der Tross kurz vorher abgebogen ist. Auch das haben wir Saide zu verdanken. Wie die Zwillinge meiner Kutsche gefolgt sind, einen fahrenden Händler ermordet und ihn samt Wagen in eine Schlucht geworfen haben. Was? Und wie sie dann in ein Gasthaus eingedrungen sind, in dem sie mich vermutet haben und auf eine Bettdecke eingestochen haben, unter der allerdings nicht ich lag, sondern ein totes Schwein. Eure Exzellenz, das ist doch Wahnsinn! Ja, Hadrian wusste auch, dass Martin von Dänemark den Elsässer Meuchelmörder, vor dem du mich gewarnt hast, in deinem Namen erst angeworben und dann umgebracht hat. Du, Clemens von der Alz, hast von Beginn an deine Ränke geschmiedet. Wolltest dir mein Vertrauen erschleichen, nein. Gernot von Binz beseitigen, nein. Und dann mich. Wie könnt ihr so etwas von mir denken? Ja, winde dich nur wie ein Aal. Diesmal wirst du nicht entgleiten. Leibgarde! Es wird einen öffentlichen Prozess gegen dich geben, Clemens, in dem wir alle deine Verbrechen beweisen werden. Selbst wenn ihr mich zu Fall bringt, Konrad von Rauris, so ziehe ich euch doch mit in den Abgrund. Oh, oh, oh. Ich habe mehrere Tauben zum Papst geschickt und ihm von den Vorkommnissen im Zinnertal berichtet. Dafür werdet ihr euch vor seiner Heiligkeit verantworten müssen. Ja, hast du denn wirklich geglaubt, es würde Zellest in den Fünften scheren, was hier in Salzburg vor sich geht? Oder in Mariazirn, einem abgelegenen Kloster im Alpental? Zöllestin wollte nie Papst werden. Und seit dem Tag seiner Wahl bereitet er seine Abdankung vor. Und wenn du ihm 1000 Tauben schickst, er wird mich nie nach L'Aquila bestellen. Und bis sein Nachfolger gewählt ist, bist du schon längst Geschichte. Clemens von der Alz. Gerlin, mach auf. Ich bin dein Schulze. Du bist Veit der Ziegenbauer, nichts weiter. Es ist ein neuer Tag, Gerlin, und du weißt, was das bedeutet. Das Gräuel wird sich wieder einen aus dem Dorf holen. Und was hat das mit mir zu tun? Wir haben abgestimmt. Es wird keiner sein, der im Tal geboren ist, sondern der Dämonenjäger, dem du Unterschlupf gibst. Hey, Schmiedin, du darfst die Tür nicht öffnen. Keine Sorge, Jakob. Und woher weißt du, dass sich das Gräuel mit dem Dämonenjäger zufrieden gibt? Vielleicht will es selber wählen. Das werden wir ja sehen, aber wir nehmen den Christen so oder so mit. Also gib ihn heraus. Jakob Olwart ist mein Gast. Er entscheidet, wann er die Schmiede verlässt. Wie du willst, Gerlin. Dann holen wir ihn uns eben. Männer, brech die Tür auf. Gerlin. Komm her, Jakob. Stimm dich mit mir gegen die Tür. Auf drei, Männer. Eins, Die Tür wird nicht standhalten. Das Gräuel hat sie erst gestern aus den Angeln gehoben. Du musst hinten durch den Hof gehen. Beeil dich! Nochmal, Leute! Nein, das hat keinen Zweck, Schmieden. Sie haben das ganze Haus umstellt. Mit aller Kraft! Er tritt von der Tür zurück! Eins, zwei, drei! Und sie haben ihn einfach gepackt und mitgenommen. Wie du sagst, Ida. Und dann haben sie den armen Jakob an einen Pfahl in der Nähe von Wulfils Hof gebunden. Dann müssen wir uns beeilen. Hast du die Griffe geschmiedet, Gerlind? Hier. Und jetzt zeig mir, was ihr aus der Höhle mitgebracht habt. Gib acht. Die Knochen sind höllisch scharf. Zu lang, zu breit, zu dick, auch zu lang. Nochmal zu breit. Nein. Taugt alles nichts. Zumindest einer muss doch was taugen. Der hier vielleicht. Ja, das könnte gehen. Geh zur Seite. Ich brauche Platz. Wulfhild. Arnulf. Es ist weit nach Sonnenaufgang. Deinen Göttern, ich hatte einen verrückten Traum. Arnulf, du warst tot und meine Bestie. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Was? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Die ganze Nacht in der Stube gesessen. Es war kein Traum. Ich habe mein Versprechen gehalten. Jetzt halte du deines. Ich bin Arnulf und du mein Weib. Alles kann so bleiben, wie es ist, wenn du dich mir hingibst, Wulfhild. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich muss zuerst etwas essen. Arnulf und ich haben immer gemeinsam gegessen am Morgen, bevor wir ans Tagwerk gegangen sind. Hier ist Brot. Ich lebe nicht von Brot. Das trockene Zeug verstopft mir die Kehle. Dann trink etwas Wasser oder ein Becher Milch. Ich muss die Kuh sowieso noch melken. Schluss jetzt! Das alles sind Possenspiele. Du willst nur Zeit schinden. Meinst du, das merke ich nicht? Du hast mir versprochen, wie mein Mann zu sein. Eine Nacht lang. Aber jetzt steht die Sonne am Himmel. Füg dich meinem Willen. Sag, dass du dich mir hingibst, aus freien Stücken, so wie es abgemacht war. Du bist so wenig mein Mann, wie ich dein Weib sein werde. Du glaubst doch nicht, dass ich deine Brut austrage, um deiner bösen Huga neue Kraft zu schenken. Eher stürze ich mich in mein Schwert. Dann sieh zu, wie ich dein Dorf vernichte. Gräuel! Gräuel! Da! Arnulf kommt! Halt! Das ist nicht Arnulf, das ist das Gräuel! Seht mich an! Ich bin der Schnitter, der die Ernte holt! Bitte, Herr, wir bringen dir den Mann am Pfahl als Opfer da, du kannst... Fight! Aus dem Weg, Helun! Zurück! Zurück mit euch allen! Lass Jakob bitte, entfliehen, nein. Du Bestie! Ihr könnt euch bei ihr bedanken für alles, was jetzt geschehen wird! Ja, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt und schenkest mir voll ein. Gutes und barmherziges. Weg von ihm, du Bestie! Ida! Das ist nicht möglich! Warum schmerzt mich dein Pfeil? Weg von dem Dämonenjäger! Das kann nicht sein! Sonst trifft dich mein zweiter Pfeil! Ida! Du kannst mich nicht verletzen! Oh doch, das kann ich! Mit Pfeilspitzen aus den Knochen deiner Brüderkinder! Ida! Ich bin doch deine Freundin! Nein, das bist du nicht, du Biest! Oh, Ida! Was war das? Da habe ich deinen Pfeil einfach aus der Luft geschnappt. Wolltest du mich damit etwa verletzen, ja? Was bist du für ein böses Mädchen? Na gut, dann werde ich dafür sorgen, dass aus dem bösen Mädchen keine böse Frau wird. Lass sie in Frieden! Was? Und du stößt mich zu Boden, Wulfhild. Schluss jetzt mit diesen Kinderspielen! Wenn sie alle sehen, wie ich dich in Stücke reiße, wird sich keine der anderen widersetzen. Ida oder Swinter oder wer auch immer. Eine von euch wird meinen neuen Körper austragen. Aber das wirst du nicht mehr erleben, Wulfhild. Hast du dir so gedacht, du widerliche Scheusal? Swinter, warte! Tu nichts, was du bereuen wirst. Schweig, Monster! Du wirst mich nicht angreifen, Swinter. Das wirst du nicht tun. Johannes? Du hast nicht die Kraft, mir etwas anzutun. Sei still. Du bist nicht Johannes. Zwinter, mein Mädchen, komm zu mir. Stell dich auf meine Seite. Du bist nicht Johannes! Wie kannst du es wagen, seine Gestalt anzunehmen? Wie kannst du es wagen? Hör auf, Zwinter! Hör auf! Gerlen, schnell, das Schwert! Wulf hilft hier! Hey, ich brauche eure Hilfe! Wo sind die anderen Schwerter? Es gibt nur das eine, Wulfeld. Die anderen Knochen haben nicht getaugt. Dann heißt das wohl du und ich. Das ist schon ein Bestie. Wollen wir doch mal sehen. Hilf ihr, Ida! Schieß mehr Pfeile ab auf das Gräuel! Nah beieinander, ich könnte Wulfeld treffen. Stirb endlich, du verdammtes Biest! Mein Schwert. Das Monster hat Wulfels Kehle in den Klauen. Nun mach schon. Ida. Ich kann nicht, jetzt hält sie direkt vor sich. Tu was. Bring es zu Ende. Da, die alte Krähe. Ich, Urda. Der Wind, der Wald, der Fluss, der See, die Berge. Ich, das Tal. Urda, vor dir auf dem Boden. Das Schwert! Nimm das Schwert mit den Knochen! Hab dich! Nun mach schon! Oder hat es geschafft! Das Biest! Das Gräuel! Ja. Es liegt am Boden! Denn um viele vor Schrecken zu bewahren, müssen manche Schreckliches erdulden. Weil es die gibt, die bestimmt sind zu leben. Und die, die bestimmt sind, alles dafür zu opfern. Mutterweib, was hast du getan? Einen uralten Fehler wieder gut gemacht. Urda, wie konntest du? Ich bin dein Fleisch und Blut. Nein, bist du nicht. Du warst immer nur eine Lüge. Hey, Gräuel, das hier ist für Ulrik. Und das für Dolf. Und dieser hier ist für Johannes. Na gut, Zwinter. Für Johannes und all die anderen. Hey, Ida! Was passiert mit deinen Pfeilspitzen? Seht, die Pfeilspitzen, das Schwert auch. Sie zerbröckeln. Alles aus den Gräuelknochen zerfällt. Auch das Gräuel wird zu Staub. Warum passiert das? Wulfeld, sieh hin! Das Gräuel vergeht und mit ihm all seine Macht. Oder? Seine Hand, oder? Es ist in Ordnung, Mädchen. Ich hatte meine Zeit. Und ich bin schon zu lange hier. Die Menschen leben und Jahrhunderte, sie verschwimmen in den Pfützen der Ewigkeit. Ich habe eure Eltern gekannt. Und deren Eltern. Und deren Eltern und noch viele davor. Für sie alle war ich Urda, die Alte. Ich habe lange gewartet auf diesen Moment, an dem mich der Wind davonträgt. Oder? Ich kann nicht fassen, was du mir da erzählst, Severin. Das verstehe ich gut, Eure Exzellenz Konrad von Rauris. Wäre ich nicht dabei gewesen, ich würde es selbst nicht glauben. Ein leibhaftiger Dämon! Martin von Dänemark und seine Männer tot. Die Marienser, Maria Zirn, in Schutt und Asche. Das ist eine Katastrophe. Und dennoch, das Gräuel ist besiegt, getötet, zu Staub zerfallen und verweht. Aber durch die Heiden, Severin, nicht durch uns Christen. Noch viel schlimmer, durch Heidenweiber. Was wirft das für ein Licht auf die Kirche? Und vor allem, wie gehen wir damit um? Wenn ihr meine bescheidene Meinung dazu hören mögt, Eure Exzellenz. Ja, sicher, Severin. Sprich frei heraus. Wir sollten Gras über die Angelegenheit wachsen lassen. Maria Zirn? Einen der wichtigsten Wallfahrtsorte der Alpen einfach aufgeben? Der Weg ins Tal durch die Klamm ist klafterhoch mit Geröll verschüttet, Eure Exzellenz. Kein Pilgersmann wird dorthin durchkommen. Den Weg über die Berge, den kennen nur die, die ihn gegangen sind. Das Kloster ist zerstört, die landlosen Bauern zerfleischt vom Gräuel. Aus dem, was geschehen ist, lässt sich leider keine christliche Heldengeschichte spinnen. Und was ist mit dem Dämonenjäger? Jakob Olward? Der hat doch überlebt. Ja, das hat er. Ach, sowas. Das vermaledeite Moos wirkt nicht. Lass ihm noch etwas Zeit, seine Kräfte zu zeigen, Jakob. Ich fürchte, es will mich nicht heilen. Deine Wunden hat es im Nu geheilt, Wulfhild. Es ist zu dir gekrochen und hat sich an dir festgesaugt. Aber bei mir nichts. Vielleicht liegt's daran, dass deine Hand schon verheilt ist? Äußerlich verheilt schon, aber ich kann sie noch nicht bewegen. Wulfhild, hilf mir und stich mit deinem Dolch hinein, damit das Moos seinen Dienst tun kann. Das ist nicht dein Ernst. Wulfhild, bitte. Warum machst du es nicht selbst, Dämonenjäger? Ja, es geht nicht. Ich kann mir nicht ins eigene Fleisch schneiden. Du musst mir helfen. Also gut, wenn du dann Ruhe gibst. Leg die Hand auf den Baumstumpf, Handfläche nach oben. Einfach rein, raus, nicht den Dolch herumdrehen oder so etwas, hörst du? Ja, ja, keine Sorge. Ich zähle bis drei. Bereit? Ja. Gut. Eins. Du wolltest bis drei zählen. Red nicht, sieh dir das Moos an. Ich kann spüren, wie es heilt. Es geht nicht ganz angenehm. Und ja, ja, der Schmerz, er ist fort. Ich glaube, die Wunde ist schon geschlossen. Und? Was ist mit deiner Hand? Nichts. Kann sie immer noch nicht bewegen. Sie ist genauso nutzlos wie vorher. Es scheint, als würde das Moos nur den vorherigen Zustand wiederherstellen. Armer Jakob Olver. Das ist er, ja. Er wird nie wieder mit der Hand kämpfen können. Und auch nicht nach Salzburg zurückkehren. Nein? Warum nicht? Er bleibt doch nicht etwa bei den Heiden. Nein. Olward reist nach Norden, um sein Glück zu suchen. Und er geht nicht allein. Nein, Wulfhild. Du kannst uns nicht verlassen. Wir brauchen dich hier. Als unsere Schulzin. Danke, Lamprecht. Aber Veit ist euer Schulze. Ja, dann bleib als unsere Beschützerin. Beschützerin wovor? Das Gräuel ist tot. Die Steindämonen und Martens Männer auch. Ihr braucht mich nicht, Veit. Das ist leicht gesagt, Wulfhild. Wer weiß, was sich da unten in den Höhlen und Grotten noch so verbirgt. Nichts, mit dem ihr nicht selber fertig werden könntet, Helrun. Ihr seid die Leute von Quill. Und was ist mit deinem Hof? Wilhelma, ich bin sicher, ihr werdet Verwendung dafür finden. Ach, Wulfhild. Ihr wisst ja, Quill war nie wirklich mein Zuhause. Und das Kämpfen, es liegt mir im Blut. Ich gehe mit Jakob Olward auf Dämonenjagd. Aber seine Hand ist hin... Und er ist ein Großmaul. Aber sein Ruf wird es uns leicht machen, angeworben zu werden. Das will ich meinen. Ich schätze, ihr könnt einen Bogen gebrauchen. Nein, Ida, auf keinen Fall. Ich brauche dich bei unseren Ziegen. Dafür hast du Brun, Vater. Du wirst keinen Fuß aus dem Zirnertal setzen, Kind. Glaubt ihr, das lasse ich mir von euch verbieten? Ida, deine Eltern haben recht. Umherziehen und böse Geister jagen ist nichts für junge Mädchen. Ja, Wulfhild, das sagt die Richtige. Die Kämpferin, die schon als junge Frau... Es ist beschlossen. Wir nehmen dich nicht mit, Ida. Da hörst du's, Kind. Dann leck mich doch, ihr Zungenklaffer. Ida. Ida. Ich hoffe, ihr werdet aufgefressen. Ida. Sie wird sich schon beruhigen. Irgendwann. Ja, wollen wir's hoffen. Dann sag ihr, leb wohl von mir. Ja. Ich werde sie nicht vergessen. Wir dich auch nicht, Wulfhild. Kriegerin des Zirnertals. Du hast recht, Severin. Das alles taugt für keine christliche Heldengeschichte. Ich denke, ich werde die Kunde verbreiten lassen, dass sich im Zirnertal ein gewaltiger Bergrutsch ereignet hat. Weshalb ein Zugang bis auf Weiteres nicht möglich ist. Und ihr werdet keine neuen Krieger schicken, um die Heiden zu vertreiben, Eure Exzellenz? Glaub mir, Severin, ich werde keinerlei Aufhebens mehr, um die Menschen aus Quill machen. Dann darf ich mich jetzt verabschieden, Eure Exzellenz? Verabschieden? Nun... Gernot von Binz ist tot und ich hege keine Leidenschaft dafür, wieder irgendjemands Leibdiener zu sein. Was hast du stattdessen vor, Severin Dornberger? Ich weiß noch nicht, Eure Exzellenz. Wie wäre es, wenn wir aus dir den Oberst Mechanicus des Erzbistums Salzburg machen? Würde dir das gefallen? Nun, ich bin etwas überrascht, aber ja, ich denke schon. Eure Exzellenz. Dann ist es abgemacht. Aber bevor du anfängst, erzählst du mir, was sich nach dem Sieg über das Gräuel sonst noch so im Zirnertal ereignet hat. Wie wollen sie dort überleben? Ohne Schmied und ohne Müller? Nun ja, sie haben jetzt eine Schmiedin. Und sie haben eine Müllerin. Oh. Was sind sie doch seltsam, diese Heiden. Und sag mir noch dies eine, Severin. Was ist mit dem letzten Mariänser geschehen? Mit dem jungen Mönch? Mit Matthias? Hier, wo ich stehe, war das Haus vom Pater ab. Und nun liegt sein Haus und das ganze Kloster in Schutt und Asche. Schwer zu begreifen, das alles. Hey, Swinter, bitte, gib Acht auf den Trümmern da, hörst du? Es gibt immer noch Hohlräume vom Gewölbekeller. Nicht, dass du in einen hineinbrichst. Ich habe gegen Steindämonen gekämpft, Matthias. Da kann mich das bisschen lose Klostergestein nicht schrecken. Und außerdem, schau mal hier, habe ich noch ein dickes Buch entdeckt. Achtung, Matthias, hier, fang! Hey, so geht man nicht mit Büchern um. Woher soll ich das wissen? Ich kann nicht mal lesen. Ich bring's euch allen schon noch bei. Dann fang gleich mal damit an. Was steht denn auf dem Buch, hä? Die heidnischen Legenden und Sagen Zirns und der umliegenden Täler. Und? Willst du es behalten? Ich denke schon. Wer weiß, wofür es uns irgendwann noch nutzt. Hey, Swinter, Matthias. Braucht ihr Hilfe? Ruhen? Ich hab gehört, ihr räumt hier oben auf. Matthias will ein Haus für seinen Gott bei uns unten bauen. Eine Kapelle. Mit Schränken an den Wänden voller Bücher. In Ordnung. Was soll ich suchen? Steine oder Bücher? Kannst du denn das eine vom anderen unterscheiden, Ruhen? Wenn ich unsicher bin, dann frage ich einfach dich, Swinter. Und werden dich die Ziegen im Tal nicht vermissen? Kann schon sein. Aber vielleicht gefällt es mir hier ja einfach besser. Na dann, zeig mal, was du kannst. Ich lasse euch denn mal allein und bringe mit unserem Bucephalus hier die erste Fuhre Steine ins Tal. Gut. Und denkt dran, ihr beiden. Mein Gott und eure Götter sehen alles, was ihr macht. Matthias! Auf geht's, Bucephalus! Beweg dich! Gräuel, Staffel 2. Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer. Mit Julia Koschitz, Friedrich Mücke, Rainer Bock, Lena Klenke, Axel Prahl, Katharina Wackernagel, Sascha Gerschak, Robert Dölle, Anton von Lucke, Aljoscha Stadelmann, Laszlo Branko-Breiding, Pitt Bukowski, Olga von Luckwald, Marc Ben Puch, Matti Krause, Lola Klamroth, Katharina Schmalenberg, Petra Schmidt-Schaller, Emma Bading, Bjarne Mädel, Ronald Kukulis, Peter Jordan, Branko Samarowski, Stuart Kummer, Yassin Schaller, Sami Schaller, Caroline Bär, Stefan Lampadius, David Hugo Schmitz, Dustin Semmelrogge, Steffen Jahn, Simon Steinhorst, Guido Renner, Stefan Cordes, Kai Schumann und Lavinia Wilson. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Besetzung Stefan Cordes. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Steffen Jahn. Regieassistenz Peter Simon und Luca Tubol. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023. Das sind jetzt aber wirklich die letzten beiden Opfer vom Gräuel, die ich mit Steinen bedecke. Das schwöre ich dir, Dämonenjäger. Aber Wulfild, warum konnte der Dämon wohl so weit aus dem Tal raus und töten? Sein Reich waren die Zirner Berge. Und der Hang hier, der gehört noch dazu. So, Jakob, und jetzt spricht dein Gebet. O allmächtiger Herr und Gott, nimm diese zwei armen Sünder in dein Reich auf, vergib ihnen ihre Taten und führe sie im Leben nach dem Tod auf den rechten Weg, auf dass sie von der Hölle und dem dort schmorenden Marten von Dänemark verschont bleiben. Amen. Und jetzt lass uns gehen. Oh, gehen. Ach, hätte ich Bucephalus doch bloß mitgenommen. Er hätte es nie über den Pass geschafft, Jakob. Da hat er es bei Matthias viel besser. Und wir müssen zu Fuß gehen wie die Pilger. Psst. Vielleicht auch nicht. Wulfeld, was ist? Da kommen uns Reiter entgegen den Hang hinauf. Runter, hinter dem Busch. Bitte nicht noch mehr Männer aus Salzburg. Warte, Jakob, warte. Es sind nur drei. Oh nein, ich habe mich geirrt. Es ist nur ein Reiter mit zwei weiteren Pferden. Ach, ist das... Oh ja, ich denke schon. Komm hoch, Olbert. Ha! Was für eine Überraschung. Na, seid ja ganz schön langsam. Wollt ihr, dass sich die Dämonen vor euch zu Tode langweilen? Ida, hieß es nicht, du solltest im Dorf bleiben? Ja, das hieß es. Aber dann hätte ich keine Pferde für euch fangen können. Die liefen ja alle einfach so rum. Ah, nur wenn das so ist. Martens Männer brauchen sie jedenfalls nicht mehr. Ida, hast du deinen Eltern Bescheid gesagt? Nein, hab ich nicht. Aber Swinter weiß Bescheid. Sie wird ihnen alles erklären. Und wieso kommst du uns entgegen? Wie konntest du dich an uns vorbeischleichen? Gar nicht. Ich habe das Glockenseil genommen und mich von der Klamm abgeseilt. Verdammt, bist du durchtrieben. Seht ihr? Ihr könnt mich brauchen. Also, was ist? Ihr bekommt die Pferde und dafür nehmt ihr mich mit. Hm. Was denkst du, Wulfhild? Sie schleicht uns doch sowieso hinterher. Ja, dann ist es wohl entschieden. Aber ich will kein Geflenne von Heimweh hören, wenn wir aus den Bergen raus sind. Ida, hörst du? Wollt ihr jetzt schwätzen oder steigt ihr auf? Na, das kann ja heiter werden. Hey! Heia! Hey, nicht so eilig! Denkt an die Einarmigen in eurer Runde. Wohin reiten wir zuerst? Immer nach Norden. Da gibt es eine Menge Bestien, Geister und Dämonen, denen wir den Garaus machen können. Und damit euch auf der Reise nicht fad wird, erzähle ich euch ein paar meiner Erlebnisse. Wie schnell kannst du reiten, Ida? Schneller als deine Geschichten allemal. Na dann, los. Hey! Hey, Ida! Wulfhild! Was fällt euch ein? Na, wartet. Meinen Abenteuern ist noch keiner entkommen. Das war Folge 12, die letzte Folge von Gräuel. Danke fürs Mitfiebern. Wenn's euch gefallen hat, erzählt doch gerne anderen davon. Ihr helft uns damit, die Serie bekannter zu machen. Mit einem Abo verpasst ihr nicht, falls hier wieder was passiert. Für die Zwischenzeit haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und dann gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Gräuel. Willkommen im Forever Club. Hier wird niemand mit Seidenhandschuhen angefasst. Hast du das verstanden? Irgendwann triffst du eine Entscheidung darüber, wer du bist, was du vom Leben willst. Was ist deine Geschichte? Mika, ehrenamtliche Schulabbrecherin. Aber was, wenn du gar keine Wahl hast? Alter, was machst du da? Verdammt, da ist einfach... War es Schicksal, dass ich sie getroffen habe? Oh, no! Ich kenne die Antwort nicht. Noch nicht. Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm. Was passiert hier wirklich? Seid ihr real? Aber eins weiß ich. Am Ende entscheide ich selbst über mein Schicksal. Hey, ich bin Mika und ich habe eine Gabe. Das ist meine Geschichte. Forever Club. Auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.